spricht und drin liest. Nur ein paar Zeilen studiert und wieder wegpackt, wenn es einem gerade passt. Hier findest du alles im übertriebenen Maß. Ein Theaterstück der Extraklasse, das nur wenig Freunde schafft. Ich muss mir alles hart erkämpfen, so war es schon von Anfang an. Doch ich hab mich nie beschwert, ich nahm die Dinge, wie sie kamen. Du nennst es verrückt, du nennst es verrückt. Ich finde es schon okay, ich finde es schon okay. Ich hab's nicht anders kennengelernt. Es ist nicht leicht bis zum ersten Tor. Der Weg dorthin geht steil auf. Doch ich weiß, was ich will und ich weiß, wo ich geh. Aus unserer Haut ist die Zeit auch noch so beschissen. Fühlen wir hier uns trotzdem wohl? Man kann machen, was man will. Wir machen es eh keinem recht, denn sie scheißen darauf, wer du bist, wie du denkst und was du fühlst. Und wenn mal wieder alles schief geht und das Chaos einen erdrückt, Welt unter uns zusammenbricht, hält uns das nicht zurück. Du nennst es verrückt, du nennst es verrückt. Ich finde es schon okay, ich finde es schon okay. Ich hab's nicht anders kennengelernt. Es ist nicht leicht bis zum ersten Tor. Der Weg dorthin geht Scheiben auf. Doch ich weiß, was ich will. Niemand in den Segen, hier kommt eh jede Hilfe zu.